Monument Moors des Räubers von Friedrich von Schiller. Vollendet, heil dir, vollendet, majestätischer Sünder, deine furchtbare Rolle vollbracht. Hoher Gefallener, deines Geschlechts Beginner und Ender. Seltner Sohn ihrer schrecklichsten Laune, erhabner Verstoß der Mutter Natur. Durchwolkigte Nacht ein prächtiger Blitz, hui, hinter ihm schlagen die Pforten zusammen. Geizig schlingt ihn der Rachen der Nacht, zucken die Völker unter seiner verderbenden Pracht. Aber heil dir, vollendet, majestätischer Sünder, deine furchtbare Rolle vollbracht. Modre, verstieb in der Wiege des offenen Himmels, fürchterlich jedem Sünder zur Schau, wo dem Thron gegenüber heißer Ruhmsucht furchtbare Schranke steigt. Siehe, der Ewigkeit übergibt dich die Schande, zu den Sternen des Ruhms klimmst du auf den Schultern der Schande. Einst wird unter dir auch die Schande zerstieben, und dich reicht die Bewunderung. Nassen Auges an deinem schauernden Grabe, Männer vorüber. Freue dich der Träne der Männer, des gerichteten Geist. Nassen Auges an deinem schauernden Grabe, jüngst ein Mädchen vorüber, hörte die furchtbare Kunde deiner Taten vom steinernen Herold. Und das Mädchen, freue dich, wischte die Träne nicht ab. Ferne stand ich, sah die Perle fallen, und ich rief ihr Amalia. Jünglinge, Jünglinge, mit des Genies gefährlichem Ätherstrahl lernt behutsamer spielen. Störrig knirscht in dem Zügel das Sonnenroß, wie's am Seile des Meisters Erd und Himmel in sanfterem Schwunge wiegt, flammt's am kindischen Zaume Erd und Himmel in lodernden Brand. Unterging in den Trümmern der mutwillige Vätern, Kind des himmlischen Genius, glühendes Taten lechzendes Herz, reizet dich das Mahl meines Räubers? War wie du glühenden Taten lechzenden Herzens, war wie du des himmlischen Genius Kind. Aber du lächelst und gehst. Dein Blick durchfliegt den Raum der Weltgeschichte. Morn den Räuber findest du nicht. Steh und lächle nicht, Jüngling. Seine Sünde lebt, lebt seine Schande. Räuber Moor nur, ihr Name nicht.